Oder Ja, auch gar nicht. Aber ich war auch fand, nicht man, overblown also, halt. ja, Ah, darf ich dich nochmal unterbrechen, bitte? Ja. ja. Die Rede. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip Podcasts. Nach keine Ahnung wie viel Wochen, ist ja auch egal. Diesmal mit einem spannenden Thema. Es geht um Action, Actionsequenzen. Wir werden darüber, was Gute sind, was Schlechte, vielleicht auch so ein bisschen auf die verschiedenen Arten eingehen und Action als Story-Element, so ganz provokante Thesen aufstellen hier. Und von wir, da meine ich natürlich den guten Asen. Hey. Den alle 10 Jahre ein Video rausbringen, den Igeljäger. Hey, ich bin momentan eins am Machen wieder. Also, du hast keine Sorge. Gameplay erstmal re-review. Ey, ich hab's nur neu aufgenommen. Ich hab's neu aufgenommen. Ach weil so, ja. Ich hasse gut. mein deutsches Audio, deswegen. Ja, und den alle 100 Jahre ein Video rausbringen, den Megaknogger. Ja, natürlich, mich kennt sowieso jeder. Ja. Ein neues Mitglied hier in unserem Elitistenkreis. Ja, und der einzige unter uns, der regelmäßig guten Content bringt. Ja, wer soll es sein außer mir? Fuck off. Obwohl das gut natürlich diskutabel ist, aber. Sein Subjektiv. Ja, ja. Er macht Videos. Es gibt kein Objektiv gut. Quote by Lelouch. Ja. Was ernsthaft? Bevor wir uns dem Thema Actionsequenzen widmen, würde ich halt vorschlagen, dass wir wie immer mal ein bisschen so erzählen, was wir dann zuletzt so gesehen haben, wie wir das fanden, und dann werden wir, was weiß ich wann, übergehen, über Visual Novels zu reden, und dann können wir uns dem Thema widmen. Wuhu. Yes. Dann können ja ich und Markus gleich mal anfangen, weil wir haben letztens Cowboy Bebop gefinished. Ich habe es gerewatcht mit ihm, als zum ersten Mal gesehen. Und es hat uns ziemlich gut gefallen. Halt das zweite Mal war bei mir irgendwie nochmal ein bisschen anders, weil ich es halt dann mit einem Freund gesehen hatte. Das erste Mal war alleine. Ich meine, wie sonst soll ich ein Anime sehen, wenn ich alleine? Naja, Anime-Schauer haben nämlich keine Freunde. Ja, außer Loser wie also ihr Leute. Aber ja, ich meine, eigentlich kennt ja bestimmt jeder Cowboy Bebop hier in dem Podcast und auch bestimmt jeder, der zuhört, zumindest sollten die. Und ist halt nicht ohne Grund einer der halt Meilensteine, was das angeht, was einfach auch Accessibility angeht, das ist halt ziemlich halt westlich orientiert, auch wenn man das vielleicht debattieren könnte. Aber ich hatte auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß damit. Aber es ist auf jeden Fall auch passend zu dem Thema heute, weil die Action in dem Anime großartig war. Ja, teilweise. Das reden wir später aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, also allein schon wegen der Choreografie und die Musik, die halt in dem Anime ist, ist halt schon awesome. Ja, noteworthy. Ja, ich finde es auch einer der Anime, die sich so richtig gut gehalten haben über die Jahre. Ich meine, das sieht heute ja immer noch ziemlich geil aus. Das sieht ehrlich gesagt besser aus als 90% der Anime, die heutzutage rauskommen. Ja. Weil bis auf das bisschen CG, was da war, war sonst nicht wirklich was drin, was scheiße aussieht. Exakt. Und dann hätte ich noch einen anderen Anime, den ich zusammen mit Asan gesehen habe. Und das wäre wieder mal ein Rewatch von mir und das erste Mal von Asan, weil ich mal die Leute dazu bringen muss, Dinge zu schauen. Dazu muss Asen jetzt aber was erzählen. Ja. Muss ich das? Ja. Ja. Wir schauen im Moment Tatami Galaxy. Ist aktuell auf. Wo sind wir? Folge 7, ne? 7 haben wir geschaut. Gestern haben wir komplett ausfallen lassen. Igeljäger sind geheimerweise zu Anime-Lyrics. Und, ich will mich noch nicht so großartig dazu äußern, aber der Eindruck, den ich bisher von der Show habe, ist absolut großartig. Wobei ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, halt. Welche das Finale ist das Beste. Ja, ja, genau, das Finale wird nur eben, noch besser. Weil darauf bin ich extrem gehypt, von wegen, was jetzt eigentlich dann, welche Richtung die Story noch weitergeht. Ansonsten habe ich noch geschaut, von der aktuellen Staffel, die wollte ich eigentlich gestern aufholen, hab's aber ein wenig verschlafen, werde das dann heute und morgen machen, dass ich dann auch mal so großartige Comedy-goldene Shows wie Yuri Yuri mal weitermache für die aktuelle Staffel, selbstverständlich. Meisterwerk. One Punch Man und Mari Monogatari und Konsorten halt. Jetzt mal ist aber das stuff. Wichtige, was hältst du denn von Yuzu Yuzi? Ja, hallo. Teilen dir die kleinen lesbischen Mädchen. Ich meine, ich bin natürlich schon Yuri-Veteran. Ich habe ja vorher schon die ersten zwei Staffeln geschaut und ja, Kyoko ist halt Best Grill und jetzt auf YouTube höre ich mir im 24-Stunden-Loop an. Und die zweite Staffel ist die beste Staffel. So, ja, gut. Okay. Gut, dass wir das hier etabliert haben. Das Schlimmste an der dritten Staffel ist, dass das Akasin am Anfang jeder Folge fehlt. Ja, ja, das ist grauenvoll. Wie konnten sie nur? Hinterlässt ein Loch in meinem Herz. Ich hab mich so verraten gefühlt. Habt ihr... Ich ein bisschen anders, aber naja. Ein bisschen... Vielleicht bin ich aber nur autistisch. Ja. Ist er von so einem Studio? Fans. Ist von einem Studio, das neue. Ja, es sieht auch ein bisschen anders aus. Also. Ziemlich anders. Ja. Habt ihr drei nicht auch noch was gemeinsam geguckt? Wink, wink. Ah, wir haben Cucho Branco geschaut. Natürlich. Auf die wunderbare Empfehlung von Lassing. Ach ja, du, aber... hast, ja. Okay, ja. Und das Schlimme ist, wir hätten fast alle gleichzeitig dazu ein fucking Review in derselben Woche rausgebracht. Ja, als ich das gehört habe, habe ich natürlich mein Review sofort fertig gerusht. Damit ich natürlich den Monopol in den Views habe, die sowieso non-existent sind für die Serie. Ja, ich glaube, es gibt keine einzige deutsche Review dazu auf YouTube. Ja, jetzt ja, schon. Doch, es gibt ja. Nicht mal einen deutschen Sub. Ja, jetzt, aber hat keiner. Und dann. Ja, aber wir haben es, also ich meine, wir machen ja eh irgendwann alle dazu eine Review, zumindest habe ich meine endlich mal fertig geschrieben. Und ja. Das heißt, die kommt in 2 Jahren? Vielleicht. Sagen wir kommt drauf an. Kann, sagen du musst erstmal Hibana Renmei nochmal rewatchen. Shut up. Warte, wir sind auch nochmal zusammen. aber Hibana Renmei würde ich auf jeden Fall nochmal schauen. Ich meine, ziemlich gerne. Ich würde es auch nochmal schauen. Ich will sowieso nochmal auch ein Review dazu schreiben. Und ich meine, das ist, glaube ich, die erste Show, wo ich sagen würde, hey, ich rewatche die tatsächlich mal freiwillig. Ich rewatche nicht gerne Stuff, aber Hibana Renmei, das war schon. Ja. Podcast. Ja, irgendwo einfach kurz zu bleiben, Cucho Branco hat viel Spaß gemacht, selbst zu dritt. Und wir waren noch. Selbst mit Asen. Ja, selbst mit Asen, also es war. Das ist schon was Besonderes. Damals viel Spaß gemildert, aber wir haben es trotzdem genossen. Review nächste Woche irgendwann vielleicht. Nicht. Ja, du weißt schon, dass ich das. Wann ich das hochlade, oder? Das siehst du, dann hat er umso mehr Zeit. Was wann? Naja, du kannst dein Video halt erst hochladen, nachdem ich meinen Podcast. Oh, okay. Ja, okay, dann letzte Woche oder so. Oder gar nicht. Oha. Lass einfach das vielleicht stehen, damit bist du ja okay, flexibel. Vielleicht, ja. Ich finde es interessant, dass ihr Cucho Branco so cool fandet. Ich bin mir nämlich nicht so ganz klar, wie ich das jetzt fand. Ich fand es einfach, also einfach mal was anderes. Ich glaube, das ist so mit ganz am besten schon. Das Einzige, was das mir im Kopf geblieben ist, sind die 10 mit den Vitamin-Shots. Aber ich meine, das war schon... Plot Exposition, das war schon heftig. Ich meine, hätte viel mehr erklären können, klar. Aber das, was es gemacht hat, hat es halbwegs gut gemacht. Und war Ich denke mal, Cucho Branco ist eine Show, die man in einem Rutsch auf jeden Fall auch durchschauen sollte, wie wir es gemacht haben. Größtenteils auch aus dem Grund, weil du hast bei Cucho Branco ja keine großartig überstehende Story, die irgendwann zusammenhängt. Weil das erwarte ich beispielsweise bei Tatami Galaxy. Tatami Galaxy hat ja einen relativ ähnlichen Aufbau-Moment zu Cucho Branco, dass man halt jede Folge eine andere Side-Story hat. Das kennt man ja von vielen Anime-Shows. Aber bei Tatami Galaxy warte ich jetzt praktisch nur noch drauf, dass das Ding irgendwann praktisch zusammenführt. In eine tatsächliche Story mit Akashi beispielsweise oder mit einem tatsächlichen Finale mit Ozu. Das macht Cucho Branco ja praktisch absolut gar nicht. Cucho Branco sagt ja einfach nur, jede Folge eine neue Name-Story. Und dann hat man die ja nur so relativ lose miteinander verbunden. Das hat ja, naja. Ja, aber Cucho Branco ist ja nicht gut wegen irgendeiner Overarching-Story, sondern wegen den halt episodischen Charakteren, welche alle halt dessen, keine Ahnung, psychologischen Probleme, die sie haben, sind halt ziemlich menschlich, sag ich mal. Die sind jetzt nicht so out there, dass man sowas niemals gehört oder gesehen haben könnte. Und wie das halt behandelt wird, ist erstens ziemlich unique, weil der Ichiro, oder wie er heißt, der will halt lieber Leute behandeln auf praktische Art und Weise und nicht einfach nur auf theoretische Art und Weise. Und deswegen ist die Serie eigentlich dadurch ziemlich unterhalten, sag ich mal, zusammen mit dem Artstyle und dem ganzen Rotoscoping, die sie jetzt ständig mit den Gesichtern machen, welche ein bisschen die Emotionen auch besser vermitteln. Was ich ganz cool fand, war, dass sie ja tatsächlich ziemlich fundiert darüber geredet haben. Also du hattest natürlich die Szenen, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt halt reine Comedy, aber du hattest ja immer diese Einwürfe von diesem, wie hieß er, Fuji irgendwas? Fuji ist Beste. Ja, wo du halt einfach mal das, sag ich mal, ganz nüchtern erklärt hat, was das ist, woher das kommt und warum und so weiter. Das fand ich ziemlich cool. Er quasi kurz eingeworfen wurde, um zu infodumpen. Okay, ja. war das beste Grill. Aber das war auch zumindest auch wieder eine halbwegs lustige Art von Infodumping. Ja, vor allem, wir haben den immer gefeiert, sobald er aufgetaucht ist. Aber hart. Naja. Und du, Mugga Knochen, was hast du so gesehen? Ich habe tatsächlich was Gutes gesehen. Oh. Nämlich Rose of Versailles. Ich glaube, der einzige von euch, der es noch gesehen hat, ist Igeljäger. Ja. Ja, ist ganz gut. Nicht besonders großartig, aber... Was aber hast du erwartet? Hast du irgendwie Legend of the Galactic Heroes im Mittelalter erwartet? Es ist die Shoujo-Version von Legend of the Galactic Heroes. Das heißt, es ist schlechter. Okay. Es ist einfach nur Bitchfight von den Frauen. Ja, am Anfang Frauen ist es halt ein bisschen... Ja, ich bin bei Folge 30 und es war immer noch nichts anderes. Danach kommt natürlich die französische... Ja, 27 habe ich bis jetzt geguckt. Ja, französische Revolution und so. Es hat halt viel mit Politik auch zu tun am Anfang. Und ja, die Bitches haben auch Politik. Es ist wirklich Politik in diesem scheiß Mittelalter. Ja, nicht Mittelalter. Es ist französische Revolution. Bitches haben halt auch... Politik, Igeljäger 2015. Ja, das ist halt die Politik in Versailles bei den Frauen halt. Das ist tatsächlich, wenn du es nachgoogelst, ist es tatsächlich auch der Grund. Ja, aber ich finde das Portrayal von der Zeit damals ein bisschen, weil es aus der Sicht von dem Hof ist, wollen die irgendwie versuchen, die Bauern und so als voll arm darzustellen, aber es funktioniert einfach nicht, so wie die es machen. Also so wie ich nachgelesen habe, war zumindest Paris ziemlich am Verhungern zu der Zeit. Ja, es stimmt, dass sie am Verhungern waren, aber wie das dargestellt wird, das finde ich nicht so toll. Da war zum Beispiel dieser eine Wirt, der sagt so, 97% der Bevölkerung sind Bauern und die müssen für die 3% der Leute Steuern bezahlen. Und warum würden die Leute damals solche Zahlen haben? ja, okay, aber der Anime ist auch ziemlich fucking alt. Also. Ja. Das war keine Ausrede. Na gut. Ja, ein bisschen, teilweise. Also du kannst sagen, die Animation ist schlecht, aber der Anime ist halt. Ja, die Animationen sind ja gut. Naja, nicht gut, aber... Für die Zeit. Also die Schwertkämpfe fand ich merkwürdigerweise noch unterhaltend für die Art, wie sie gemacht wurden. Ja, und ich finde, Oscar ist so ein bisschen seltsam als Charakter. Also wie ihre Rolle in den Ganzen, weil sie ja in echt nicht existiert hat, anders als die meisten anderen Charaktere, ist sie so ein bisschen overpowered. In der Hinsicht, dass sie einfach alles machen kann und nie dafür bestraft wird, wie irgendjemand anders dafür bestraft würde. Da wird sie großen noch. Einfluss bei der. Ja, jetzt spoiler doch nicht. Ich sag nur. Ja. Also, sie wird nicht komplett durch die Serie gehen, ohne Konsequenzen für das, was sie macht. Ja, es gibt auch Konsequenzen, aber sie hat zu viel Einfluss. Ich meine, sie ist die beste Freundin der Königin. Ja, das ist eigentlich der Grund für ihren Einfluss. Würde ich mal sagen. Also ich fand das wohl nicht gut established. Jetzt fallen mir auch keine deutschen Wörter ein. Anglizismen sind in Ordnung. Das ist die Außer vom Igeljäger. Okay, dann ist es jetzt mal auch. Ja, du bist schuld. Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, es gibt einfach Momente, wo wir einfach rein in Englisch mittlerweile einen Quasselstrip-Podcast schreiben. Ist mir egal, würde ich bevorzugen. Ja, ich auch. Das ist dementsprechend. Ich habe noch was gesehen. Nächstes Jahr ist der gesamte Podcast hier in Englisch. Ja, alles klar. ich habe noch Gintama gesehen. Nein, nicht komplett. Die ersten 5. Bei mir klopft deine Tür. Bin kurz weg. Das ist die Frage, verdient es irgendwie 3-4 Plätze in der Top 10 auf Mal? Also, in den Top 10 natürlich nicht, aber ich finde, Gintama ist relativ gut. Zumindest dafür, dass die Fanbase ein bisschen scheiße ist. Aber One Punch Man nicht schauen. Ne? Ja, ist Gintama nicht so Art parodiemäßig? Ja, also es parodiert im Grunde alles ein bisschen. Es wird oft mit Simpsons verglichen. Also es parodiert wirklich alles in Japan. Irgendwelche Schauspieler oder was auch immer. Aber es ist auch unterhaltsam, wenn man die Parodien nicht versteht. Anders als bei anderen Anime. Mhm. Ja, alles, was ich von Gintama gesehen habe, waren so ein paar GIFs oder Videos oder so. Und jedes Mal schon Fans. Echt witzig, aber weiß nicht, ob ich mir das über 200 Folgen lang anschauen möchte. Ja. Ich habe auch in letzter Zeit einiges zu Gintama geschaut, weil mir ein Kollege aus der anderen Anime-Gruppe das unbedingt empfehlen wollte. Jetzt ein paar Folgen geschaut und ich muss ehrlich sagen, ich sehe den Appeal voll nicht. Ich sehe das als wieder standardmäßiger über 50 Folgen Todstuff. Es bringt nichts Neues wirklich zum Tisch und das ist eigentlich nicht wirklich unterhaltsam, finde ich. Und außerdem hast du nicht mal Fullmetal Alchemist Brotherhood gesehen, also der beste schon. Und deswegen, warum zum Teufel fängst du da mit Gintama an? Ganz einfach, weil ich Gintama anfangen sollte, was mir empfohlen wurde. Fullmetal Alchemist fange ich auch nicht freiwillig an. Da habe ich auch mir ein paar Sachen so angeschaut und das Ding ist auch absolut null appealing. Die Sachen, die geteilt werden, das sind ja nicht irgendwelche tiefgründigen Sachen, sondern einfach die oberflächliche Comedy und das ist natürlich nicht das Überragendste. Ja. Bei Gintama gibt es auch den Aspekt, dass die ganzen Shonen-Fans, die nur One Piece oder Naruto oder so gesehen haben, denken, das ist voll deep, weil da ab und zu mal traurige, in Anführungsstrichen, Szenen drankommen. Naja. Über Shingeki no Kyojin Kauf. Bei Gintama gibt es tatsächlich einen Aspekt, wo man sagen könnte, da könnte man was überanalysieren. Denn das spielt so in Japan nach der Zeit des Bakumatsu. Was auch immer das ist. Das war das, wo die Europäer als erstes nach Japan gekommen sind und hat das Shogunat sich mit den Europäern verbündet und die haben dann zusammen halt die treuen Samurai besiegt und dann wurden halt Europäer nach Japan gelassen. Und dann gibt es halt in Gintama diese Alien, die heißen Amanto und die sind im Grunde, könnte man sagen, sind sie symbolisch für die Europäer. Das heißt, Gintama kritisiert den europäischen Einfluss auf die japanische Gesellschaft. Europäisch? Ich hab immer gedacht, TLDR, dass die Amis da hingehen. TLDR, die erste Generation von Weeps. Die ersten, die nach Japan gegangen sind, waren, glaube ich, die Briten. Okay, was auch immer die da wollten. Naja, auf jeden Fall gibt es Kolonien. Auf jeden Fall gibt es dann sowas wie ein Amanto-Monster, was irgendwelche Frauen vergewaltigt. Das könnte dann schon so Zweiter Weltkrieg Amerikaner. Definitiv Briten. Ja. Es könnten auch Holländer sein. Die waren auch so um der Zeit da drum. Ach ja. Ja, Gintama werde ich irgendwann schauen, wenn ich echt nichts anderes mehr habe. Ja. Aber eher schaue ich mir alle Folgen One Piece an. Was? One Piece ist nicht besser als Gintama, das bestimmt nicht. Vor allem nicht unterhaltsamer. Wollte ich nur trollen, der Gemeine. Oh, meine Frage ist halt, ob sich da wirklich die Folgenanzahl lohnt. Das ist immer für mich die Frage, weil ich, wie gesagt, ich meide jeden Anime mit mehr als 30. Also ich denke, so es ist eher sowas, was du einfach zwischendurch immer mal wieder schauen kannst, einfach weil es größtenteils Comedy ist. Aber ich verstehe auch fertig nicht. Zu werden, ich weiß ja nicht. Ich verstehe aber irgendwie nicht, weil das ist bei manchen Leuten so, wenn die denken, die fangen Anime an, dass sie damit irgendwie so eine Art Vertrag unterschreiben. Aber weißt du kannst einfach zwei Folgen gucken und einfach abbrechen. Ja, oh nein, ich droppe nichts, hallo. Ich hab ach 200, Gott, ich hab 200 ey, geh weg mit der Scheiße. Ich hab meine Schiefe noch im Anigraph, du kannst nicht. Das ist ein halber Arsen. Ja, das kennen wir noch all jemanden. Verpasst du also, das ist aber bescheuert, weil dann verpasst man wirklich Anime, weil man einfach Schiss hat, zu viele Folgen schauen zu müssen, wenn man es nicht mag. Das ist unlogisch. Nein, ich habe schon von wegen One Piece und so weiter, ich habe die auch schon abgebrochen, aber die Sache ist die, das ist mittlerweile schon so eine Weile her, dass ich die einfach nicht mehr in die Liste eintrage. Die Sache ist die, ich habe bei jeder Menge Shows reingeschaut, die in diese gewisse Folgenanzahl haben. Die einzige Anime, hier beispielsweise hier, Gott, ich weiß jetzt nur den englischen Teil von wegen History's Strongest Disciple Kenichi, ich meine schon. Ach so, der, ja. Ja, genau. Den habe ich beispielsweise komplett angeschaut, auch wieder, weil der mir empfohlen wurde. Und ist es noch nie bei so einer Folge... Ist es nicht ein Harem oder so? Nein, es ist kein Harem, aber war keine gute Show, wenn man mich fragt. Prinzipiell geht es halt um einen Typen, der halt ein absoluter Wimp ist, wie halt so ziemlich jeder schon Protagonist am Anfang. Der tritt halt einem Martial Arts Kurs bei. Kriegt da übelst aufs Maul und dann kommt es über kurz oder lang so, dass er gegen ein Mädchen rennt, was irgendwie eine 1:1 Kopie von Chun-Li ist, aus fucking Street Fighter. Und prügelt eigentlich ihren Verfolger zusammen, denkt aber, dass er sie gerettet hat, aus Gründen, die ich immer noch nicht wirklich verstanden habe. Und bringt ihn dann zu einem Dojo von den besten Martial Artists der gesamten Welt und da wird er dann trainiert und über keine Ahnung, 50 Folgen oder so waren es insgesamt, macht er dann halt immer einen größeren Gegner platt und dann entdeckt ihn ein noch größerer Gegner und alle finden den weißt du, interessant. Kein Wunder, dass du so eine Phobie für viele Episoden hast, beziehungsweise 50 Episoden, weil du kriegst ja nur Shit empfohlen. Ja, wir sind alle aber, so. Ja, aber weißt du, wenn du hier bist, dann kannst du uns ruhig vertrauen, dass wir jetzt nicht absoluten Scheit empfehlen. Ich meine, weil genau, ich viele getan Rose of Versailles hat ja auch, wie viele Folgen hat das Ding? 40. Ja, 40. Das ist eine Show, die ich auch interessant finde, dass ich die mal anschaue. Aber das Problem, was ich halt mit eine Schonphobie so zu haben, ist nicht wirklich viel besser. Nein, das sowieso nicht. Aber das Problem, was ich mit solchen Shows habe, ist halt, dass der Fokus von der Story einfach meistens verloren wird. Wisst ihr, bei einem Anime, der eine einigermaßen anständige Story rüberbringen will, bei dem ich wirklich irgendwo meinen Film habe, die haben mit 20 Episoden wunderbar eine Einleitung, Hauptteil, Schluss und man ist fertig. Das ist meiner Meinung nach immer noch der angenehmste Aufbau für irgendeine Show. 12 Folgen sind schon ein bisschen knapper, aber... Daran merkt man, dass du nicht Legend of the Galactic Heroes gesehen hast. Genau, oder Rose of Versailles. 30 Jahre oder so. Ja, aber Legend of the Galactic Heroes werde ich auch noch eine ganze... Ich meine, der Anime kann so gut sein, wie er will, aber... Ja, aber die 110 Episoden sind genutzt. Also, es hätten noch 200 sein können. Die mussten sogar eine gesamte Episode lang infodumpen, aber darüber reden wir nicht. Du brauchtest ja auch nur ein Jahr lang für deinen Genuss, ne? Shut up. Man weiß das und niemand sollte darüber Bescheid wissen. Ja, ich habe in letzter Zeit relativ wenig gesehen. Ich habe nur Steven Universe beendet. Du mit deinen fucking Cartoons, ey. Ja, was denn? Das ist relevant. Das sind Anspielungen auf Anime drin. Gut, das hat Anime-Anspielungen, hallo. Ja, wow. Das ist voll deep. Weißt du, was auch Anime-Anspielungen hat? Undertale. Oh. Da können wir auch gleich über Undertale reden. Also. Ja, hab ich auch gehört. Ja. Also, es ist ganz in Ordnung. Es ist im Prinzip Slapstick-Sit-Comedy. Aber die Charaktere sind halt besser als in der typischen Sitcom. Kommt das also Fake deutlich besser. Das ist uninteressant. Ja, fick dich. und dann habe ich Battleship Yamato angefangen. Oh. 5 Folgen habe ich bloß gesehen. Ich finde es ganz interessant, es sieht cool aus und es ist halt geil inszeniert. Aber es hat halt echt so richtig, richtig schlimme Pathos und ja, also es gibt so Sätze wie er hat sich geopfert, er ist ein echter Mann und sowas. Da denke ich mir, Alter, meine Fresse. So dieser ganze Militarismus. Ja, es ist, das finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber ich habe halt, wie gesagt, erst nur die ersten 5 Folgen gesehen, aber ich bin interessiert. Ich glaube, wenn man so auf Space Opera steht, dann kann man damit durchaus was anfangen. Ja, nochmal die Frage, hast du das Remake gesehen oder das Original? Das Remake. Ah, okay. Dann ist ja gut. Weil? Ist das Original ist schlecht? Nein, es ist nur halt, wenn das Remake soll tatsächlich genauso gut sein wie das Original, nur halt besser looking. Na, das Original hat doch 75 Folgen oder so und das Remake nur 25? 26. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Rory gesagt hat. Er hat gesagt, es ist ein perfektes Remake und es gibt keinen Grund, das Original mehr zu schauen. Wo meint er? Ja, sagt er mal. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Ich meine, okay. der hat Steven Universe auf Platz 1, was halt lächerlich ist. Ja, aber. Der schaut auch gar keine anderen Cartoons, weißt du. Der hat wahrscheinlich seit den 80ern oder 90ern keine richtigen Cartoons mehr gesehen. Jetzt hat er letztens wieder angefangen, weil ein Anime ankotzt. Ja, der kennt aber Rick and Morty und er kennt auch Gravity Falls, was ich beides besser finde. Ich finde auch Archer deutlich besser als Steven Universe. Oder war es alles Comedy-Shit? Also. Ja. Jein, aber... Comedy. Guckst dir einfach an und glaub nicht so einen Scheiß, Alter. Du mit deinen dreckigen Anime, ey. Ich will dich doch nur ärgern. Danke, okay. Adventure Time. Mit diesem Podcast kommt das alles in Ordnung. Nice. Bob David's kritisch. Ja. Es gab doch eine Adventure Time-Folge von Yuasa. Also schlecht kann es doch nicht sein. Dann muss ich die einzige Folge dann schauen. Ich muss einfach alles schauen, was Yuasa macht. Aktuell machen sie sogar sowas wie einen durchgängigen Plot. Also die letzten 4 Folgen waren eine durchgängige Story, nur so. Und die sind noch, und der Arc ist noch nicht abgeschlossen. Oha. Weil das bei Adventure Time bestimmt richtig gut funktioniert. Ja. Oh. Das war nicht ernst gemeint von mir, sorry. Ja, es ist mir schon klar, dass du das nicht ernst meinst. Du hast es ja jetzt gerade beobachtet, deswegen. Heute gibt es von einem Cartoon-Bashing auch geschafft. Ja. Hätten wir das abgehakt, so. So, es darf Ars noch 5 Minuten über Visual Novels reden. Jawohl, ich habe dummerweise keinen aktuell gelesen von Yes! Alles klar. Nein, du hast nichts gelesen, du brauchst nicht weiterreden. Wenn wir gleich über Action-Szenen reden, kann ich als nett. Visual Novels mit Action-Szenen sind das ja, nicht nur Standbilder. Nein, ist das etwas so wie Berserk? Es gibt doch verschiedene Genres von Visual Novel. Was denkst du denn? Action-Visual Novels sind ja, da auch auf Anton-Niveau. Das sind dann halt Novel mit tatsächlich richtig anständigem Gameplay zwischendurch. Meinst du sowas wie Quicktime-Events? Quicktime-Events waren schon zu viel Gameplay. Ja. Quicktime-Events, nee. Ah, was? Ja. Okay. So, damit hätten wir... deine Partie Osu oder so. Anstatt Quicktime-Events. Das wäre eigentlich noch die Idee, ey. Egal. Same thing. Okay. Damit hätten wir das auch abgehakt und wir kommen dann zum aktuellen heutigen Thema, nämlich Action-Sequenzen. Yeah. Und was hast du gesagt? Ich habe Yay gesagt. Yay, ach so. Freut sich. Ja, das ist ja auch ein tolles Thema. Ist ein Thema, deswegen. Ja, ach so. Ja. Ich meine, als ob wir uns daran halten würden, aber... Vielleicht für 5 Minuten, das reicht dann aber auch. Ja, und für die 5 Minuten können wir ja mal nutzen, dass ihr mal so beschreibt, was denn so für euch eine gute Action-Sequenz ist. Einfach vielleicht mal mit so ein paar Beispielen, die euch positiv ins Gedächtnis geblieben sind oder was halt eine schlechte Action-Sequenz ist. Ich glaube, bei schlechten Action-Szenen würde mir spontan vor allem Berserk einfallen, was ziemlich viel... was Standbild, halt, aber Standbild. Ja, was dann halt immer... Er bewegt sich und dann Standbild und das, die Kamera schwenkt einfach nur durchs Standbild. Das ist so wahrscheinlich so mitunter eine etwas schlechteren, aber es sah immer noch cool aus. Seasons lief doch auch irgendwie so ein, wie hieß der Gunslinger Straight Horse? Das war von Uwe Butcher, meine ich. Die Action-Szenen waren unglaublich scheiße. Da standen die Leute sich buchstäblich gegenüber und du hast einfach nur gesehen, wie die schießen und mehr war das nicht. Das war echt... überhaupt keine Bewegung oder sonst was, die standen wirklich einfach nur rum. Ah, mir fällt noch die 2. Staffel Tokyo Ghoul ein. Da gab es ja auch so Meisterwerke. Die Action-Szenen waren auch der Hammer. Wieso nur auf die 2. Staffel? Die erste Staffel war auch schon ein absoluter Schrott. Die erste Staffel hatte wenigstens noch halbwegs unterhaltende Kämpfe. Ja, die 2. Staffel, die hatte auch nochmal alles... Ja, die 2. Staffel hatte aber echt nochmal alles noch deutlich an den Dreck gezogen, was Action anging. Also das sah echt merkwürdig aus. Da war teilweise eine ganze Episode, dessen Budget einfach halbiert wurde. Am besten war es doch eh immer, als die Kämpfe am Ende einer Folge angefangen wurden und dann auf einmal vorbei waren. Ja, das auch noch. Kommt noch dazu. Da haben teilweise auch Kämpfe rausgelassen. Heilige Scheiße. Aber die alte Szene in dem Gefängnis, die war echt, boah, schlimm. Das ist mit so einer der schlechtesten Action-Szenen, die ich gesehen habe, glaube ich. Ah, Tokyo Ghoul weiß, wie man Dinge falsch macht. Muss halt euch sein. Nichts anderes. Wohl nichts, ne? Sind wir die einzigen, die Action-Anime schauen? Ja. Was ich noch erwähnen würde, wäre halt so diese typischen Shonen-Sachen à la Naruto und One Piece. Ja. Wo du dann, also ich glaube, so Naruto ist so das beste Beispiel, wenn du so für alle Arten von Action-Sequenzen von gut bis ganz schlecht haben willst, weil also das Beste ist ja immer, wenn du da so hoch ausgebildete Ninjas hast, die irgendwie mit den scheiß Elementen umgehen können und die tun sich dann mit ihren Zahnstocher gegenseitig anpieksen, wo du wirklich, also das macht überhaupt keinen Sinn einfach. Und es ist so... Consistency. Ja, es ist so dumm. Aber es sieht cool aus. Nein, das sieht nicht mal gut aus, sondern die stehen halt wirklich mit ihren Zahnstochern gegenseitig so halten sich so gegenseitig fest und fertig. Aber es hat coole Musik. Ja, ja. Das ist tatsächlich. Naruto Openings sind auch echt super tatsächlich. Ja. Ja. Und der Typ, der die Musik gemacht hat, ist ja auch. Believe it! Cool. Also ich will jetzt nicht noch länger über Naruto reden, aber ich frage mich nicht, warum ich das weiß, aber teilweise ist halt die Animation ein bisschen, also der Stil ändert sich einfach mal in einer fucking Kampfszene. Zum Beispiel in diesem, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der Pain Fight war halt so, die sah aus wie aus Gummi. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders beschreiben soll, das sah echt merkwürdig aus. Und, ja. Pain fand ich wirklich cool. Die sind aber schon durch die Gegend geflogen, wie es wäre fucking Dragon Ball. Also ob da was, mindestens ab da war es schon fucking Dragon Ball. Ja. Andererseits hast du aber halt auch bei Naruto so ziemlich coole Nahkämpfe, also so Handcampets, so das finde ich eigentlich immer ganz geil, wenn man wirklich so Martial Arts und sowas mit reinbringt. Das ist dann halt eine Frage, wie man es choreografiert und da hat es halt teilweise echt gute Szenen, aber die hast du halt alle 50 oder 100 Folgen und die gehen 5 Minuten. Martial Arts Kämpfe hast du in Cowboy Bebop genug. Und ja. Die sehen alle geil aus. Wollte ich gerade sagen, also da guckst und du lieber nochmal. Bei Cowboy vielen Bebop. Anderen Anime ist das aber auch so, dass die Action erst wirklich noch cool wird, dadurch, dass es durch geile Musik untermalt wird oder sonst was. Ja, das habe ich nicht geschaut, aber Attack on Titan beispielsweise, das wird ja auch erst richtig geil durch die Musik und die Action an sich ist okay. Aber bei Cowboy Bebop hast du halt teilweise wirklich Action-Szenen, wo keine Musik im Hintergrund spielt, sondern einfach nur die Szene da ist und es ist fucking Hype. Ja. Yeah. Es einfach so gut choreografiert ist. So cool. Bei Attack on Titan war es aber auch so, dass die Kämpfe immer dasselbe waren und nach zwei Folgen war es selbst mit der coolen Musik ziemlich langweilig. Ja, aber es war zumindest fun, wenn man sein Gehirn komplett ausgeschaltet hat. So gut war die Musik auch nicht. Also da guckt man lieber Escaflowne mit Yoko Kanno Musik. Wollen wir jetzt wirklich noch in Musik-Territorium hineinkommen? Musik ist das Wichtigste bei Action. Stimmt allerdings. Das ist auch das, was beispielsweise für mich Action-Szenen... Ich meine, ich habe beispielsweise auch Danmachi geschaut und das war an sich ein extrem... Das war ein extrem schlechter Anime an sich. Aber man muss sagen, die letzte Szene, also der finale Kampf, der war extrem gut gemacht. Wirklich? Der war halt auf 1,7-fachen Speed nicht gut. Ich fand's gerade geil wegen der Präsentation. Es war visuell ziemlich geil, muss man sagen. Ja, die Musik war ziemlich Brise. Die Musik war hammergeil und hat wirklich gepasst. Und gut, der Rest, naja. Wie gesagt, ich sag nicht, dass der Match eine gute Show war. Das war sie schlichtweg nicht. Aber für mich persönlich macht eine Action-Szene sehr viel aus, wie die Musik präsentiert ist. Okay, kann eventuell bei sein. Bei vielen Anime ist das aber auch so, dass die Action durch Musik erst wirklich wirkt. Ja, also ich und Markus, wir haben... 90% von Start Online hat so funktioniert. Also ab der letzten Episode wollten wir es einfach nur hinter uns kriegen und deswegen haben wir wahrscheinlich einfach, ich weiß auch nicht, der Hass, der hat schon meine Augen irgendwie wahrscheinlich überflowt. Ja, ab Folge 7 haben wir ja auch schon gefühlt auf doppeltem Speed geschaut. Ja, das war einfach, ich konnte nicht mehr. War angenehm. Ich meine, ich weiß, wo es abging und das selbst, das war es nicht wert. Ja, was ich noch typisch finde, so für viele Action-Szenen, ist ja, dass du gar keinen, hast du nicht wirklich so eine Art Kampf, sondern im Prinzip, also besonders bei Shonen, hast du halt Kraft 1 gegen Kraft 2 und Kraft der Freundschaft gewinnt. So, und wurde halt wirklich einfach nur brachial, das aufeinander zuknallt und hast halt irgendwie überhaupt keine Finesse sozusagen, sondern es ist einfach nur stumpf irgendwie, ja, eine gegen den anderen. Ja, der Stärkere gewinnt halt, der Stärkere Kraft hat. Und sowas geht zum Beispiel bei Fullmetal Alchemist nicht, wo die einfach nur durch Power der Freundschaft gewinnen. Ja, weil, Wieso, also Fullmetal Alchemist ist auch jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für großartige Action. Ich lese, also wenn man den Manga liest, ersten Band auf, schlägt man ihn auf, dann ist da so ein Kommentar von der Autorin, ja, ich gucke gerne B-Filme und eigentlich ist die Action voll scheiße, also überseht das mal bitte. Ja, aber der Fullmetal Alchemist ist halt nicht... Da waren die Kämpfer halt nicht einfach darauf ausgelegt, von wegen, wir schreien jetzt und der lauter schreit, gewinnt. Ja. Und dann, dass da halt wirklich sich teilweise Gedanken gemacht wurden, während den Kämpfen. Teilweise. Ja, es ist halt, bei Shonen gibt es halt nicht großartig, also da ist die Stange ist ziemlich unten. Ja, aber dann würde ich als positives Beispiel für Shonen würde ich dann doch aber eher... Hunter nennen, weil du da vor allem das, was viele Anime halt nicht machen, du hast halt eine Kraft und die funktioniert nur auf ihre, halt wie zum Beispiel Raffi, der hat nur Gummiarme, toll, und da wird halt nichts mitgemacht und da hast du zum Beispiel mit Killua, der halt einfach seine Kraft, die er da hat, mit diesen Elektro-Gedöns, wie er das halt vielseitig einsetzt und das, finde ich, ist ziemlich wichtig für eine Action-Sequenz dann. Aber bei Hunter x Hunter waren teilweise die Kämpfe auch taktischer als bei anderen Shonen. Gerade auch der Kampf zwischen Gon und Hisoka da in der Heaven's Arena. Den fand ich persönlich ziemlich gut, einfach weil du wirklich gemerkt hast, Gon hat sich jetzt Gedanken gemacht, okay, das und das könnte ich machen, um den Weg wenigstens einmal zu treffen. Ja, das finde ich auch wichtig, dass du in einem Kampf, sag ich mal, eine realistische Chance hast oder dass du siehst als Zuschauer, dass der eigentlich von der Kraft her Schwächere gewinnen kann, einfach weil er sich schlau anstellt und sowas. Und das hast du halt in den meisten Fällen hast du es halt nicht, sondern da hast du es halt ganz stumpf Kraft gegen Kraft so. Naja, jetzt können wir mal wechseln auf gute Action, I guess. wenn wir schon bei Hunter x Hunter sind. OPM. Oh. Ja, wie gesagt, ich und Markus haben halt Cowboy Bebop gesehen und ich glaube, da können wir jetzt auch noch wie lange drüber reden, wie geil wir die Action anfanden. Ja. Weil die Choreografie und halt einfach die Flüssigkeit der Animation bei halt jedem Schlag, weißt du, und der Kamerawinkel hat auch immer ziemlich gut geholfen dabei, das Ganze gut zu vermitteln. Und ich bin jetzt nicht so der, ich sag mal, Analyst, was so visuelle Dinge angeht, wie Digibro oder so, aber ja, Digibro ist der Meister, aber nichts, nichts anderem. Ja, keine Ahnung, ich mache mir zumindest nicht so viel Gedanken wie der Faggot. Und seine Videos haben seit neuestem auch Pretty Canas. Wie meinst du das? Mit der Kamera. wo wir die Tiere in seinem Bart sehen können. ja, aber halt, Cowboy Bebop ist einfach, allein schon wegen diesen Action-Szenen sollte man sich's anschauen, aber das sollte nicht wirklich der Grund sein, warum man den Anime gut findet, aber es ist zumindest einer der großen Pluspunkte, die er für sich hat. Vor allem die Musik, Fun Fact, die Musik wurde vor dem Anime schon fertiggestellt, das heißt, die haben den Anime sozusagen passend zu dem Soundtrack gemacht, so dass man dann tatsächlich, die Musik ist wirklich perfekt integriert in die Szene, die es dann auch hineingesetzt wird. Und es gibt zwar ein paar Action-Szenen, die halt komplett stumm sind, aber es gibt auch einige, die Musik haben. Und wenn sie Musik haben, dann merkst du es, weil dann passt es echt perfekt. Und bei Cowboy Bebop waren auch nicht nur die Kämpfe da, was Action anging, sondern teilweise auch irgendwie Verfolgungsjachten oder sonst was da mit den Raumschiffen. Ja, das war echt alles ziemlich geil gemacht. Und vor allem, ich weiß nicht, ob man das richtig so beschreiben könnte, aber jeder Schlag bei Cowboy Bebop hatte irgendwie Gewicht, sag ich mal. Ja. Wo man dabei bei irgendwie schon angefühlt ist, wie ein Kampf quasi. Ja, weil bei Cowboy Bebop denkst du dir, kriegt jetzt eine die Visage und hat dann einen blauen Fleck. Und bei, keine Ahnung, bei Shona ist es irgendwie, als würden die sich so Bitch-Slaps geben, aber an sich sind normale Schläge überhaupt gar kein Thema. Ja, weil du Verfolgungsjagden erwähnt hast, da fällt mir jetzt auch echt wenig ein, was man da, sag ich mal, noch nennen könnte. Also einzig vielleicht Redline und One Star Racers, so, das sind die einzigen, die vielleicht noch irgendwas in der Richtung haben, aber sonst sieht es da relativ dünner aus, da ist schon Cowboy Bebop das Beste. Die haben ja alle sogar so ein bisschen dasselbe Setting, vor allem was bei Redline so das Design von Raumschiffen, vor allem den Autos angeht, das ist alles halt ein bisschen, ich weiß auch nicht, das Metall sieht, das erinnert mich ein bisschen an Cowboy Bebop, aber auch halt vom Style her, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen, ist halt so eine dreckige Art von Metall. Ja. Und bei Cowboy Bebop hattest du auch kein einziges Raumschiff, das irgendwie total clean war. Wie es zum Beispiel, es sah halt realistisch aus, wenn es so funktionieren würde. Ja, wenn jetzt jeder Depp sich ein Raumschiff kaufen kann, dann gibt es natürlich auch ein paar Gebrauchtwagen, die ja, so schön aussehen. Genau. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja, und was eigentlich noch ziemlich gute Action so angeht, da haben wir eigentlich den Vorreiter für alle Action-Anime, und zwar Black Lagoon, was eigentlich nur sich um Action dreht. Ja, nichts anderes halt zu haben will, beziehungsweise liefert, aber das ist auch das Spaßige daran. Also es sind echt teilweise Kämpfe, die da eine ganze Episode lang gehen und die verlieren gar nicht an, soll ich sagen. Bei manchen schon würde man sagen, oh, das wird nur herausgezogen und die reden sich die ganze Zeit irgendwie die Ohren platt, aber bei Black Lagoon ist es halt tatsächlich, da verliert es nicht an Geschwindigkeit. Geschwindigkeit oder Schwung und man wird nicht gelangweilt von der Action, sag ich mal nie, zumindest. Zumindest habe ich beide Staffeln gebinged. Wahrscheinlich hier gut gepaced einfach. Ja, gut gepaced. Ich meine, es hat eine gute Erzählgeschwindigkeit. Erzählgeschwindigkeit bei Action, oder wie? Richtig. Wobei man aber auch natürlich sagen muss, dass Black Lagoon eine andere Art von Action hat als einen Cowboy Bebop, ja, weil es halt extrem over the top ist. Einfach, da geht es halt wirklich einfach nur so, was geht noch schwachsinniger, noch krasser einfach. Also quasi ähnlich wie Jojo oder was? Ja. Ja, weil die oder noch die besser vielleicht wie Gurren Lagann. Schießt dabei einfach alle Leute ab, weißt du. Muss ich schauen. Das Ende von der ersten Episode, wo sie das Boot in den Helikopter jagen. Ja, genau. Jesus Christ, ist da was da war. Das war fucking awesome, Mann. Aber ja, Black Lagoon ist halt ein bisschen zilliger als Cowboy Bebop. Cowboy Bebop ist tatsächlich, bei Black Lagoon, da weichen die Kugeln aus, bei Cowboy Bebop wirst du dann halt mal in die Schulter geschossen oder so. Ja, ich finde es immer, das ist auch so gefährlich, so bei vielen Over-the-Top-Sachen, weil es halt ganz schnell in diese Richtung gehen kann, dass es einfach nur dumm ist. So, das ist immer so. Ist dumm, aber das weiß ja, ich auch. Ja, aber es ist halt eben, du hast halt Over-the-Top, was im Sinne von dumm ist, es ist unterhaltsam und es gibt halt auch Actions, Sequenzen, wo du denkst, das ist jetzt einfach nur Schwachsinn, das ist einfach Quatsch. Ja. Und das hat dann halt kein das Appeal. Das jetzt an Jojo wieder, weil... Helsing Ultimate? Oh, Helsing, ja, aber Helsing Ultimate ist eigentlich so auch overrated. So... Ist overrated. Ist langweilig, größtenteils, ja? Finde ich. Obwohl es schön aussieht, die Action ist nichts Besonderes eigentlich. Ich habe es schon länger her, aber ich habe es eigentlich gemocht. Ich habe nur das Original gesehen, also das nicht Ultimate. Ja, das Original, das hat ein geiles Opening, das muss man dem zumindest lassen, ja. Ja, aber es war, also wenn man, also selbst, also wahrscheinlich war es einfach nur, weil ich das Original gesehen habe, danach direkt Ultimate und ich fand Ultimate einfach so viel besser als dieses scheiß Original. Und vielleicht lag es daran. Ja, ja, beim Original habe ich irgendwie ab Folge 5 habe ich mit dem Handy da gesessen und irgendwo im Forum rumgehangen, weil es wirklich unfassbar langweilig war und belanglos. Naja, wenn ihr schon... Sorry. Was soll ich hin? Wenn ihr schon von Cowboy Bebop gesprochen habt, dann müsst ihr doch auch über Samurai Champloo sprechen. Ja, das würde es, die meisten hier haben das gar nicht gesehen, oder? Was? Klar. Natürlich habt ihr es gesehen. Ja, also ich hab's gesehen, aber... Okay, ja, ich Markus hab's auch gesehen. Okay, Markus, wieder dein Zeiger. Ich muss mir fucking Pleb, ey, du verdienst es gar nicht hier zu sein. Also Samurai Champloo ist im Grunde ziemlich ähnlich wie Cowboy Bebop, hat halt einen anderen Stil, aber ansonsten, also der Kampf ist ziemlich anders. Aber von der Art, wie es gemacht ist, ist ja von Shinichiro Watanabe auch, deswegen ist es eigentlich fast genauso gut wie Cowboy Bebop. Ja, je nachdem, was für eine Präferenz man hat, halt vom Setting, würde man dann zum Beispiel sagen, dass Cowboy Bebop besser ist, aber, oder halt Samurai Champloo, aber halt Cowboy Bebop hat halt diesen Overarching Story noch irgendwie going on. Die Samurai Champloo auch. Ja, aber... Der Samurai, der nach Blumen riecht. Ja, das... Naja. Ich sag mal, es war mehr Mittel zum Zweck als jetzt bei Cowboy Bebop. Ja, das war es bei Cowboy Bebop wohl nicht. Also jetzt ernsthaft. Ja, auch, aber es war interessanter. Naja. Cowboy Bebop hat auch interessante Themen angesprochen. Ja, also mit diesem... Hattest du bei Champloo auch? Da ging es um Prostitution und Aliens und Zombies. Warte, das war nicht das Einzige. Es gab ja auch diese Sachen mit den Niederländern und was auch immer in Japan. Ah, mit dem Baseballspiel gegen die Amerikaner. Ja, stimmt. Ja, Cowboy Bebop nimmt sich nicht so ernst wie Cowboy... was sag ich immer? Cowboy Bebop. Fucking Samurai Champloo nimmt sich nicht so ernst wie Cowboy Bebop manchmal. Aber Cowboy Bebop sieht's auch nicht so. Manche Episoden waren ein bisschen silly. Ja. Der Pilz. Ja. Ja, Drogen gibt's auch noch in Samurai Champloo. Ja? Ja, die eine... wo die irgendwie in diesem Dorf sind und ich weiß nicht, was die da abbauen und dann kommt der halt zurück, weil er irgendwas holen sollte und ist halt total high oder so. Ach ja. Ich weiß nicht mehr, wann es war, welche Episode, aber die war auch noch ganz hell. Das war cool. Da, wo wir das Feld abgebrannt haben. Genau. Das war noch ziemlich geil. Ja. Ja. Was noch so, sag mal, over the top angeht, da würden mir jetzt noch Gurren Lagann einfallen, I guess. Und Killer Kill dann halt. Ja, Killer Kill ist einfach nur die schlechtere Version von Gurren Lagann. Ich würde was Gegenteil sagen. Was? Findest du Killer Kill besser als Gurren Lagann? Naja, ich habe Gurren Lagann nach Folge 14 oder so abgebrochen. Weil es What the fuck? War. Ich habe gehört, es soll erst gegen Ende richtig geil werden. Also Killer Kill, ich fand Killer Kill schon unterhaltsamer. Also man hat gemerkt, dass es von fucking Trigger ist, weil teilweise war die Animation echt lach. Ich meine, teilweise wurde es einfach für Comedy-Zwecke benutzt, aber man hat einfach gemerkt, oh shit, das sieht nicht gut aus. Das Budget fehlt. Ja, und bei Gurren Lagann hast du da halt eine Episode, die richtig shit aussieht, aber der Rest sieht halt einigermaßen okay noch aus. Und ich weiß auch nicht, Gurren Lagann hat es halt auch zuerst gemacht mit diesem Shonen-Parodieren und gleichzeitig aber irgendwie das Embracen, was es parodiert. Und bei Killer Kill war es ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, bei Gurren Lagann konnte ich es noch einigermaßen ernst nehmen, weil es halt um die Welt geht, bla bla bla. Bei Killer Kill zwar auch, aber das mit diesen Kleidern und Feminismus ist ein Anime. Ja, wow, mein Lieblingsthema. Feminismus. Ja. Es ist Coming of Age, Mensch, in Kill la Kill. Hast du es nicht mitbekommen? Ja, bei Gurren Lagann auch, aber da... Da geht es um einen Mann, das ist doch egal. Das ist das Drama einfach fucking besser, keine Ahnung. Ich finde das tatsächlich interessant. Folge 14, das ist doch, glaube ich, auch schon der Anfang nach dem Timeskip, oder? Wenn ich mich nicht irre. Also ich kann mich nur an die Strandfolge erinnern. Ja, okay, das war eine Filler-Folge. Die war so scheiße, da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, okay, das war auch... Ich meine, wenn du zum Beispiel die Filme siehst, da kommt das überhaupt nicht vor. Ich bin auch nicht so ein Fan von der Art von Mechas, die da drin vorkommen. Dann lieber richtige Mechas, da lieber so wie ein Macross, Gundam oder was auch immer. Ich hab's nicht wirklich geguckt wegen Mecha, deswegen. Der ist doch ein Mecha. Die Kämpfe sind nur Mecha. Aber die funktionieren halt wie so der stereotypische Shonen-Kampf. Ja, Shonen-Kämpfe sind genauso langweilig. Ja, keine Ahnung, das ist halt Testosteron geladen. Ich meine, ich mag ja auch JoJo und JoJo ist ja auch jetzt nicht kritisch JoJo gesehen. Ja, aber ich mag es wegen denselben Gründen, einfach weil es bescheuert ist. Ja, weil da geht es um Menschen und nicht um irgendwelche langweiligen Roboter. Wow, das ist jetzt wirklich so. Ja, ich mag Rot, ich mag Vampire, hallo. Ja, in der. Ja, stimmt. In der ersten Staffel. Ich finde ja Gurren Lagann deutlich besser, einfach schon aus dem Grund, dass Killer Kill nach, weiß ich, 24 Folgen da ist, wo Gurren Lagann halt nach der Hälfte ist. Ja. Und es ist, ich meine, allein fürs Finale lohnt sich Gurren Lagann, weil es halt einfach das Epischste ist, was so in Anime gibt, deswegen. Und gleichzeitig eins der bescheuertsten Dinge, wenn die da anfangen, Universum. Aber es ist. es ist halt einfach episch hoch, 1 Milliarde. Ja. Was weiß ich. Killer Kill hat einfach da aufgehört, wo Sonic Adventure 2 aufhört. Sorry, aber ich musste das sagen. Und wenn man halt so weit kommt wie ein Sonic-Game, dann ist es halt nicht mehr so episch wie jetzt Gurren Lagann, sag ich mal. Ja. Apropos episch, da gibt's ja bestimmt auch noch ein paar Beispiele, die man da nennen könnte. Also, Code Geass. Das ist ja auch eine Art von Action-Sequenz. Code Geass. GS. Code Geass heißt Action? Mecha-Action. Mecha-Action. Und ich fand ehrlich gesagt, die Mecha-Action in Code Geass spannender als in Gurren Lagann. What? Also müssen sie jetzt aus dem Podcast rausschmeißen. Ich glaub, du blickst hier echt auf Glatteis gerade. Das ist der Code Geass Hate Club. Hier gibt's nichts Positives über die Scheißshow zu sagen. Doch, es ist eines der unterhaltendsten Trainwrecks. Aber der Fanservice war auch noch nicht so schlecht, also mal ehrlich. Wait, ja, okay, wenn wir jetzt schon in die Ecke kommen, dass wir Fans sind, dann geht es ins Problematik. Ja, wir wollen ja nicht. Warte, wir haben Monogatari noch gar nicht erwähnt, Arsen, ne? Weil jetzt, wir haben Monogatari noch gar nicht erwähnt. Hier, ja, Fanservice, dein Einsatz. Nein, aber Monogatari mit Action ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, von wegen, was Monogatari da eigentlich abzieht. Jedes Millennium hast du mal eine Action-Szene. Ja, aber die kommen, sind relativ, nenn's mal, markant. Sagen wir mal, was? Ja, doch, klar. Die Szene Der Kampf gegen Kanbaru, der Kampf von Lissi Monogatari ganz am Ende. Nein, ja, okay, mir fällt einfach immer diese eine Szene ein in der ersten Staffel, wo die Monkey Arc war, wo er halt durch den gesamten fucking Raum geschmissen wird und seine Gedärme überall rumliegen. Ja. Und das ist ja der Kanbaru-Kampf. Die haben das dann geschnitten, indem sie einfach alles bunt machten. Ja, dasselbe wie hier, was Danganronpa gemacht hat, als so, ich meine, das ist artsy. Verstehst du da die Szene? Danganronpa ist so scheiße. Fängt das jetzt schon wieder an. Oh boy. Aber ich fand das auch tatsächlich ganz cool. Ich meine, die tritt ihm den Bauch durch. Ich meine, das ist geil, sorry, der beste Monogatari-Kampf war allerdings, was auch irgendwo in Richtung episch kommt, wobei es da stand, dass man die zweite Hälfte vom Kampf nicht wirklich gesehen hat. Das war der Endkampf von Lise Monogatari, wo er gegen die eine Spezialistin auch kämpft. Das ist allerdings schade gewesen, weil man da den anderen Teil vom Kampf nicht mitbekommen hat, wo Shino tatsächlich noch gegen die, wie heißt sie? Die Katzen-Dings, ne? Nee, with a post-look. Ah, so die Autistin. Ja, richtig. Das hat man ja komplett gar nicht gesehen, da war ja der gesamte Fokus nur auf Arai, der mal wieder einfach völlig auf die Fresse kassiert hat. Ja. Und, ja. Das ist aber auch irgendwie die Kacke an den Kämpfen, weil es einfach immer so einseitig ist. Ich sag mal, Araragi hat am Anfang der Second Season hat er den Tiger völlig auseinandergenommen. Mit Shinobus Katana. War das nicht irgendwie in der Zukunft oder so? Da hat er irgendwie auch lange. Das war die Arc von Hachikuji. Ach. Das war, wo er theoretisch Hachikuji rettet, davor überfahren zu werden und dann die Zukunft zu einer Zombie-Apokalypse führt. Ich kann mir diese ganzen fucking japanischen Namen nicht merken. Ich merke mir nur Katzenlady, Man merkt ja einfach die Haarfarbe, das reicht. Senju Gohara kann ich mir merken, weil die eine fucking Zundere ist und ich sie töten will. Was gibt's noch? Ja, die Lolis. Da habe ich dann halt hier blonde die Loli. Die eine Loli, die es überhaupt gibt, ja. Blonde ja, Loli, zwei, die blauhaarige Loli. Oder Autistin auch. Die Rucksack-Loli. Ja, so, dann merke ich mir die Namen. Also, ja. Aber wo wir schon bei Arzi-Fazi-Style sind, können wir ja auch gleich zu Katana Gatari überleiten. Oh, weil ja, das... aber keine Spoiler, das ist die Show, die ich jetzt erst schauen will. Da war die Action eigentlich mal ziemlich brief, also kurz, sorry. Aber ich fand nicht overblown, also, halt. Ja, darf ich schon mal unterbrechen, bitte? Ja. Ja. Die Rede. Was ich cool fand, war die eine Szene, wo du halt dich mit einem Side-Character beschäftigt hast, eine ganze Folge lang, und dann zu den Hauptcharakteren zurückgesprungen worden ist und die halt so von ihrem Kampf erzählt haben, den du nicht gesehen hast. Ja. Und es war so geil einfach, wo die so gesagt haben, oh, und das war so knapp und das war ja so ein krasser Kampf, das Beste, was wir bisher hatten und sowas. Das fand ich so geil, einfach wie der Zuschauer da verarscht worden ist. Ja. Und aber das war auch überhaupt gar nicht, also Action war das Letzte, worauf die wirklich 80% waren reines Gelaber. Ja. Und dann hattest du noch ein bisschen Kampf. Aber wenn, fand ich, war es eigentlich ziemlich geil inszeniert. Also, ja, ich meine, das gesamte Budget konnten die dann diese eine Szene stecken, während die anderen Szenen einfach nur bewegende Münder waren. Klingt nach UFO-Table. Nein, das ist noch ein bisschen stilistischer angesetzt bei UFO-Table, wo die einfach alles mit Effekten voll klatschen und sagen, das sieht gut aus. Wundert mich, dass wir da nicht Fate genannt haben, eigentlich bei Action-Szenen. Gerade wundert sich das wirklich? Weil ich ja, nicht wenn über Fate Action, reden bei, sollte. Fate. Ehrlich gesagt, selbst die Action-Szenen bei Fate, zumindest ich habe jetzt Fate Zero nur gesehen. Ich hatte jetzt ja, gut, Fate Zero ist aber auch meiner Meinung nach das Schlechteste. Was? Aber ja. Viele sagen, das ist das Beste. Meinst Animated Blade Works ist besser als Fate Zero? Das ist so cringe-worthy mit dem Drecksbadenkeller und was weiß ich was. Oh, das war... Ja, er hat wahrscheinlich auch das Visual Novel gelesen. Also. Nein, ich habe nicht das Visual Novel gelesen, aber ich habe Fate Extra auf der PSP gespielt, lol. Nee, aber was da sehr interessant ist, von wegen, wenn wir gerade über Action-Szenen reden, ist Unlimited Blade Works. Das ist scheiße aus. Nee, aber voll ja. nicht. Es ist so langweilig, ich man schläft so vom Bild. Großartig gemacht. Also ich habe einfach an Mental Plague Works Episode 0 abgebrochen, weil ich schon gedacht habe, okay, da will ich nicht nochmal rein. Weil wenn ich mich an Fate Zero erinnere, da war das wirklich buchstäblich, die Arthur, oder wie man sie jetzt auch nennen will, die weibliche Arthurin, Arthura, die schreit einmal, macht einen Schlag und ist fies tot. Das ist alles, was ich mir an die Action von Fate Zero erinnern kann. Ja, so der doch Excalibur, natürlich, ja, wenn sie. Ja, die macht einfach mit einem Schlag Excalibur, tötet die einfach immer alles, wenn sie dann mal zuschlägt. Die tötet schon CG-Monster. Ja, bloß weiß ich, was die tötet, ich kann mich nicht mehr erinnern, der Anime. Es war, da war einfach dieses, ich weiß nicht, vom Blaubart und dem anderen Typen da, die einfach irgendwie so ein CG-Monster beschworen haben, was unfassbar hässlich aussah. Und das haben die halt irgendwie, es war Schwachsinn. Lass uns dich, was ich nur sagen wollte, ich habe eine AMV zu Unlimited Blade Works gesehen und das reicht mir, ehrlich gesagt, ja. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, habe ich alles gesehen, so. Ja. Fertig. Ich meine, ähnliches gilt zum Beispiel auch sowas für Sachen wie Blackrock Shooter, wo du halt auch eigentlich ziemlich geile Action-Sequenzen hast. Blackrock Shooter ist ja wieder was komplett anderes schon wieder. Ja. Aber es funktioniert genauso, du brauchst eigentlich bloß die AMV dazu sehen und fertig. Du brauchst dir den Anime nicht angucken. Ja. Ich meine, in einer guten AMV hast du alle Action-Sequenzen schön zusammengeschnitten und fertig. Ich meine, das Traurige ist ja, dass teilweise Leute sich ja wirklich ihre Anime-Empfehlungen durch AMVs holen, weil ich hatte da im Studium manchmal in den Lectures haben Leute da mit Kopfhörern an ihren Laptop gesessen, während die Lecture war, also die Vorlesung, und haben AMVs geschaut. Das habe ich einmal gemacht, seitdem nie wieder, weil das war Blood Sea, falls das irgendwer von euch gesehen hat. Es war schrecklich. Ich hatte wirklich in der letzten Folge eine Action-Szene, wo ich mir dachte, ja, die ist okay. Und das war genau diese Szene aus dem AMV. Und der Test war so unterirdisch schlecht. Ja, vor allem, die spoilern auch einen total, weil da war ja. Einer, der hatte da die fucking letzte Szene aus Gurren Lagann gesehen, hat gesagt, dann habe ich ihn so gefragt, ey, magst du Gurren Lagann? Und der so, naja, ich kenne den gar nicht, ich mag nur die AMVs. Und so, hey, wieso magst du nur die AMVs? Ja, ich schaue sehr viele AMVs von dem. Ich muss den Anime noch selbst sehen. Hey, wie bitte? So, ich bin durch eine AMV auf Katana Gatari gekommen und witzigerweise durch eine, die in den ersten 30 Sekunden erstmal den Twist der letzten Folge gespoilert hat. Alter. Wow. Ja, da dachte ich mir auch so, oh shit. Deshalb schaue ich nur noch AMVs zu Anime, die ich schon kenne. Ja. Oder man wartet einen Tick nach dem Schauen der AMV, bevor man den Anime schaut. Weil man kann sich das sowieso nicht behalten. Ich meine, die meisten... Ja, sowas behältst du dir. Vorher, da merkt man sich immer. Ja. Ja, du hast ja gar keinen Kontext dazu, wenn du nur die AMV schaust. Ja, ich meine, Katana Katari war ja trotzdem unterhaltsam. Man muss ja auch sagen, dass der Twist nicht so viel Relevanz hatte im Vorlauf. Deswegen, ja, aber ist halt schon irgendwie bitter, wenn das halt einfach mal so das Erste ist, was du siehst, wie dann halt Charakter XYZ macht. So, ist schon irgendwie hart. Aber, Also das Ende von Katanagatari vor allem ist eigentlich einer der vielen Gründe, warum es so beliebt ist, weil das ein ziemlich... Weil das Ending Paramount ist. Ja, das ist so einer dieser, oh, das Ending ist so geil, besser Anime. Obwohl eigentlich die Folgen davor auch ziemlich gut sind, aber ich sage jetzt mal nicht, dass das Ende einer der Hauptgründe unbedingt ist, warum der Anime jetzt nicht shit ist. Ja, ich habe schon mal erklärt, warum ich so meine Probleme mit dem Ende hatte, aber eigentlich schon ganz geil, ja. Jo. So, hat noch jemand was zum Aktuellen zu sagen? Sonst würde ich überleiten in Action als Story-Element. Hat noch niemand One Punch Man genannt. Was soll das? Ja. Ja. One Punch Man. Also die einzige gute Szene war die mit Hammerhead. Hammerhead war schon lustig, aber der Rest, ne. Also ich fand die Action absolut unterhaltend. Ja, ja, ist halt restlos überproduziert. Dementsprechend sieht es auch verdammt gut aus. Ich saß da echt mehrfach während den Action-Szenen und dachte mir, Alter, so muss Action aussehen. Ja, die Subterraneans waren auch eine richtig großartige Szene. Oder die Mückenschlampe, wie auch immer sie noch hieß. Ja, das ist dann halt wieder, ich sag mal, ich habe auch irgendwie so einen Twitter-Account in die Folge, der liebt einfach irgendwie beeindruckende Animationsszenen zu posten und hat da, keine Ahnung, dreimal oder so bisher schon nur One Punch Man die letzten Wochen gepostet. die Sache ist halt die guten Action-Szenen sind niemals wirklich mit Saitama oder wie der heißt, sondern halt mit dem Roboter Sidekick. Ja, Saitama, der tötet ja auch alles mit einem Schlag. Ja, deswegen, das ist sozusagen dann die Ausrede, tatsächlich echte Action-Szenen zu haben, weil Saitama geht rein, busch, und sagt, ey, ich muss noch was einkaufen gehen, shit. Was dann sozusagen der Comic Relief ist. Das ist irgendwie ziemlich interessant, weil der es parodiert halt einfach diese übertrieben langgezogenen Kämpfe einfach. Ja. Aber wie oft kann es das noch machen, ne? Das wäre. Ja, es sind ja nur noch 6 Folgen oder so, ne? One Punch Man ist schon wieder eine der Kisten, wo ich jetzt schon sehe, wie viele Leute nach einer zweiten Staffel schreien werden und es einfach so nicht hinhauen würde. Ist genau das gleiche wie bei No Game No Life. No Game No Life hat zumindest für sein Genre ein paar ganz interessante Konzepte aufgebracht oder sagen wir mal ein paar interessante Spiele und so weiter. Aber wenn da eine zweite Staffel rauskommen würde, die gesamte Präsentation würde einfach den Bach runtergehen. Ja, einfach weil wir schon satt gesehen haben. Ja, richtig. Man braucht auch keine zweite Staffel, weil die Leitner sich schon oft genug verkauft hat. Ja. Würde sich nicht mehr lohnen. Madhouse macht sowieso keine zweiten Staffeln, von daher. Ja. Dann überlässt man es einfach UFO Table, die haben auch Pretty Canas. Nein. Ich meine, nach den letzten 10 Minuten der ersten Staffel brauchst du es sowieso von No Game No Life nicht mehr sehen. Also, das war ja so shit, wie das aufgehört hat. Was dann passiert? Ich weiß es nicht mehr. Na, die haben. Wir Gott besiegen. Ende. Achso. Die Fünfstampe hat sich doch als Divine, wie auch immer die heißen, die rausgestellt, von wegen, oh, Plot Twist. Ja, einfach mal quasi einen neuen Arc angefangen mit pseudo-tollen Überraschungstwist-Kacke-Scheiß-Kotze. Ja. Vor allem, es macht einfach sau keinen Unterschied eigentlich. Ja, es ist so überflüssig einfach. Einfach so das überflüssig. Ist so stupid wie der Rest der Serie, ja. Also. Ja, es ist. Nee, das Ding ist, das ist halt wirklich. Das ist eine Szene, die sie reingeschrieben haben, damit sie dann sagen können: Hier, lest die Night Novel. Oder den Manga. Oder beides. Das oder spiel das Visual Novel. Was? Yen Press, die releasen einige. Die haben Spice and Wolf released, aber jetzt auch so ein paar andere. Lock Horizon, SAO sowieso, No Game No Life. Ja, du hast dich halt verkauft. Aber da bin ich ehrlich gesagt noch froh, dass überhaupt Spice and Wolf dabei ist. Ja. So, dann würde ich überleiten auf eine These, die ich aufwerfe. Und ich möchte, dass ihr sie bestätigt. Nämlich, dass Action als Story-Element funktioniert. Wo ist Digibro? ist ehrlich gesagt noch nicht so etwas, wo ich großartig drüber nachgedacht habe, weil wie willst du das jetzt definieren? BlackRock Shooter. Oh Mann. Also jetzt quasi ein Anime, der mit seiner Action-Szene erzählt, was eigentlich abgeht, ohne dass es jetzt nur eine Action-Szene ist. Ja, so ein Gatari-Kopf. Ja. Okay, ich meine, das war jetzt eher improvisiert Witz, gesagt, ja. War, weil ich, nein, nicht das war ein Witz, weil wenn man, an sich passt es ja an sich passt es schon, weil man sehr viel Exposition während den Kampfszenen hat, was man ja auch gesagt hat, von wegen, dass die meisten Kämpfe verliert. Die meisten Szenen in Monogatari, die wirklich auf Action ausgelegt sind, haben ja nicht wirklich den Fokus darin, dass wirklich gerade ein Kampf abgeht, sondern es wird tatsächlich irgendwas erklärt, beispielsweise auch von der Second Season, wo Hanekawas Arc die erste ist, die erzählt wird, wo sie dann von Black Hanekawa, genau, von Katzentuse losgebunden wird praktisch, wo das erklärt wird. Und das ist ja eigentlich auch rein über diese Action-Szene mit dem Tiger, weil praktisch die tatsächliche Erzählung läuft ja mit der Action-Szene einfach parallel. Es gibt keinen Fokus auf einem von beidem. Unterscheiden wir jetzt hier zwischen wirklich erzählenden Action-Szenen oder Action-Szenen, während etwas erzählt wird? Ich denke mal, das passt beides unter seine Kategorie. Ja, okay, aber das ist irgendwie schwer. Mir fällt da ehrlich gesagt gar nicht so mit so aus dem Kopf heraus irgendwie was ein, was mich großartig deswegen beeindruckt hätte. Weil, die Action-Szene in Ping-Pong. Stimmt. Ja, okay, Ping-Pong. Ja, aber kann man das als Action-Szene? Ja, so eine Sport ist Action, eigentlich ist auch Musik und so Action. Action ist einfach nur, wenn sich was bewegt. Kann man da Chaos sagen oder was? Naja, also ich würde ja, schon sagen... Ja, Keon bringt Testosteron zum Heulen, also bitte. Wenn man Musik als Action sehen kann, dann könnte man auch über Sakamichi no Apollon reden. Ist auch von Watanabe. Und ich fand, naja, es ist jetzt nicht so gut von der Story her, aber die Musikszenen waren schon ziemlich gut. Okay, also wenn wir uns da nicht festlegen, jetzt, also ich habe mir jetzt echt einfach nur bildlich schon vorgestellt, während die sich gegenseitig voll quatschen. Also Action beim Kämpfen. Kann ja viel sein. Ja. Ja, was ich dann so mir so vorstelle, ist vor allem, wenn die Action dazu genutzt wird, sag ich mal, die Welt zu erklären, also Welt oder die Fähigkeiten, also auch so teilweise in Sachen wie Shinsei Kaiyori, wo du dann halt, sag ich mal, das Potenzial siehst oder zum Beispiel auch ganz wichtig die Beschränkungen von den Kräften, so die in gewisser Weise, die werden teilweise vorher erklärt und teilweise siehst du halt die Auswirkungen da einfach schon an Action-Sequenzen dabei, so. Nun denn. Doch, das stimmt schon wohl. Hält uns wohl noch nicht so viel ein. Ah, schade. Deine Theorie bleibt unbestätigt. Nun denn, wir haben noch ein was auf der Liste und das sind Visual Novels. Arsen, dein Einsatz. Yes. Was? Du hast gar keine Visual Novels, das Visual Novels? Ace Attorney wird adaptiert. Darüber können wir reden, ist auch eine Visual Novel. Wird adaptiert? Ace Attorney, also Nintendo Anwaltsspiel. Nice. Beste Visual Novel. Das ist eine gute Beschreibung. Ja, was wie soll man es sonst beschreiben? Ich hab's ehrlich gesagt noch nie gespielt. Also nicht alles, was von Key, weiß, ist, es von ist shit, okay. Alles, was nicht von Key ist, ist also shit. Nein, gerade was nicht von Key ist, ist es gut. Oh, Asen Bullshit. Steht nur auf Fila Novels. Ich meine, man kann Planet und kann, sollte kann man sehen, wie man will, aber was Key auf jeden Fall hinbekommen hat, war Planetarian. Das Ding war bombastisch. Das sagst du. Ja, also, wie das gespielt hat, also. Hier kann niemand deine These unterstützen, von daher. Kann müssen wir glauben oder nicht glauben. Planetarian war dieses 3-Stunden-Ding da, ne? Richtig. Yes. So voll emotional war. Was für die Emotion? Hat voll Emotionen gehabt. Ja, was ganz interessant sein könnte, was demnächst rauskommt, was auch ein bisschen in das Action-Tag reinpasst, das ist, wobei nicht wirklich Action, das ist Sunrider. Das Ding hat ja als auf Kickstarter gestartet und wurde an sich gefundet als kostenloses Game mit, ich glaube, 5 Episoden. Und die haben gerade mal 2 rausgebaut und haben dann festgestellt, wir haben so eine große Fanbase und so ein großes Interesse. Fickt euch, wir re-releasen das und ihr dürft 20 Euro zahlen. Und zusätzlich bringen wir nochmal ein Visual Novel raus, allerdings als Dead Sim. Und was ist das? Sunrider? Ja. Sunrider, jawohl. Der Artstyle sieht zumindest ziemlich nicht japanisch aus. Also irgendwie merkt man das immer direkt, wenn man so Anime-Stil sieht, der aus dem Besten ist. Stimmt. Ja. Aber ich muss sagen, während die Story extrem cheesy ist, man muss hier sagen, dass, ja, es ist halt ein, wie soll man es am besten beschreiben, sagen wir mal, den Plot-Twist riecht man schon von 2 Stunden Entfernung und, naja, Die Charaktere sind jetzt auch nicht unbedingt die unterhaltsamsten. Also wir haben wieder unsere typische Zündere, wir haben die typische Kindheitsfreundin, wir haben die etwas Perverse, von wegen so... Also lauter Stereotypen einfach. Ja, richtig, aber die Präsentation ist extrem gut. Und was das Game richtig genial macht, ist tatsächlich das Gameplay zwischen den tatsächlichen Novel-Sequenzen. Wegen, weil es halt ein relativ gut durchdachtes Strategy-Game tatsächlich ist. Ich finde das Artwork schon interessant. Und habe ich hier ja reingepostet. Ja, ich finde auch ein sehr schönes Artwork. Also das erste, ich weiß, ich glaube, ich weiß schon, was das wird. Achso, ja, das ist genau die, die ich gemeint habe. Ich weiß auch nicht warum, aber der Mund sieht irgendwie so merkwürdig aus. Ja, die wird auch konstant komplett, die ist auch komplett abgefuckt von. Man muss sagen, sie ist eigentlich der unterhaltsamste Charakter, einfach weil sie so komplett durchgeknallt geschrieben ist. Nicht durchgeknallt im Sinne vom Anime-Stil, sondern einfach wacky, nennen wir es mal so. Oh, lass mich raten, das hier ist die Zundere. Dead. Jetzt kommt's. Das ist die Schwarzhaarige. Yes. Oh. Alter, die sieht schon auf dem fucking Artwork aus wie die Zundere. Wir haben noch die typische Dandere, wir haben eigentlich alle Dere-Typen vertreten, wenn ich so drüber nachdenke. Wie gesagt, die Zundere keine roten Haare. Ja, die mit den roten Haaren ist im Vordergrund und hat Twin Tails. Und schreit nach irgendwas. Holt mich aus diesem Visual Novel raus. Oder so. Achso. Ey, die sieht ein bisschen aus wie die hier Dings aus Evangelion. Asuka? Die hat kein. Ja, Asuka hat eher orange. Ja, die hat eher naturrot. Also. Ja, also das Schlechte, das Seelenlose. Jesus. Das Seelenlose. Kill that witch. Burn her. Ja, und jetzt gehen wir flüssig ins Shitposting über. Oh yes. Ja, stimmt, das ist komplett übergangslos. Aber du kannst ja die Screenshots einbauen in den Podcast. Ja, genau, das kann ich machen. So. Ist doch easy. Ja, ist trotzdem Arbeit. Außerdem müsste ich mir das dann ja nochmal anhören. Ja, ja, ich weiß doch. Und das will ja niemand. Ja, es ist verschwendete Zeit. Keine Menschen antun, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt bei Action bleiben, würde mir jetzt auch nicht mehr großartig viel einfallen. Weil, keine Ahnung, ich bin nicht so der... Haben wir kein Ausweichthema? Haben wir das ja, wir sind eigentlich schon bei einer Stunde und noch was, das passt schon. Die aktuelle Season. Oh, die aktuelle Season besprechen wir so oder so schon jede Woche. Ich hab Rosamatsus dann angefangen. Yeah. Findest du es auch so lustig? Hast du die Folge geguckt? Hast du die erste Folge gesehen? Ich habe alle Folgen bis jetzt, die 6. Okay. Ja, okay, aber höchstwahrscheinlich kommt jetzt, die erste Folge war lustig und danach wird es weniger lustig. Nee, die erste Folge war langweilig und der Rest war besser. What? Echt? Du bist der Erste, den ich kenne, der so sagt. Scheiße in der ersten Folge. Du bist der Erste, von dem ich das höre. Ich fand die erste Folge noch mit am besten. Ja, das war... Also ich meine, was wurde denn parodiert? Irgendwelche Sportanime, ja, die halt ich tatsächlich alle gesehen hatte, aber... Sportanime müssen gar nicht parodiert werden. Es wurde halt lauter Mainstream-Zeug parodiert, was jeder kennt, einfach um den Zuschauer schon zu binden, denke ich mal. Nee, ich finde es jetzt eigentlich cooler mit diesem Ski-Typen und was auch immer. Es ist immer noch lustig, aber... Ja, es hat versucht halt mit Vollgas loszustarten und dann hat es wieder auf die Bremse gedrückt und manche Leute haben tatsächlich deswegen den Anime wieder abgebrochen, weil die erste Folge wird doch jetzt überall runtergenommen. Ja, weil die halt so viel Copyright-Zeugs hat. Ah, die erste Folge war die schlechteste. Ich fand sie immer noch am lustigsten. Der einzigartige Humor, der Osomatsu-san-Humor oder was auch immer. Ja, und den muss ich sagen, den mag ich auch. Also... Das ist übrigens auch von dem Director, der 100 Folgen oder so von Gintama gemacht hat. Und er hat Bimbo Gamiga gemacht und das ist richtig scheiße. Oh, Bimbo Gamiga fand ich auch scheiße. Bimbo Gamiga ist jetzt nicht unbedingt eine Referenz, die man angeben möchte. Das waren echt einfach nur Boob-Jokes und dann war der Anime vorbei. Bimbo Gamiga ist Gintama nur mit einer richtig schlimmen Hauptstory. Der Anime war echt schrecklich. Oh, du klaust den Leuten ihr Glück. Die haben es ernst genommen, das war das Schlimmste. Hast du wie Denpa-Teki nach Kanojo, hä? Ja, muss ich auch gerade denken. Was? Glückspunkte. Ich tun Denpa-Teki nach Kanojo, guter Anime, ja? Ja, auf dem Niveau von Bimbo Gamiga, was den Plot angeht. Ja, ich glaube auch. Also, ihr macht euch so gerne über den Anime lustig, muss ich echt mal schauen. Welcher Denpa-was Kanojo? Denpa-Teki nach Kanojo. Das ist 2 Folgen OVA. Habe ich das gesehen? Das sind 2 Folgen 50 Minuten. Also, perfekt für einen Freitagabend. Nicht wahr? War auch auf derselben Ebene gut wie High School of the Dead. Ihr habt einfach keine Ahnung, wovon ihr redet, kann das sein? Also ich, naja, egal. Ich fand das ganze System da einfach bescheuert. Ich fand die Inszenierung einfach so. Ich fand, es ist einfach Kacke. So, wenn du dir das mal vorstellst, dass Leute sowas machen würden, das funktioniert einfach nicht. Das klingt so unplausibel. Das versucht die Show versucht sich gar nicht realistisch darzustellen. Ja, es wirkt aber so lächerlich. Das ist so absurd, das anfand. Das ist super absurd, deswegen konnte ich Black Link gut nicht genießen. Von welchem Anime sprecht ihr jetzt? Senpachi Nakanojo. Weil ich fand es einfach komisch, dass die Leute da anfingen, sich ihr Glück stehlen zu wollen, weil die da irgendwie einen Club gegründet haben. Und, Es gibt zwei Dinge, die ich nicht mag. Männer und Brokkoli. Was? Brokkoli? Okay, Brokkoli ist schlecht. Was hat die gegen Brokkoli? Keine Ahnung, die Dialoge waren einfach teilweise so Panne. Also magst du mich oder magst du mich nicht? Ich hab einfach den Anime nicht verstanden. Das ist ein Anime. Anime. Ja. Nur für dich rewatche ich diese 50 Minuten auf doppeltem Speed, damit es nicht so weh tut. Jawohl. das klingt nach so einem Anime, wo ich unbedingt einen deutschen Dub haben will. Das würde wahrscheinlich noch schlimmer dann sein alles. Oh ja, das wäre so grandios. Wir machen einfach einen Fan-Dub. Oh yeah. kann ich die Frauenstimme machen? Ja, du bist eingestellt. Oh ja. ja. Und an dieser cringing Note können wir es, glaube ich, enden. Weil, ja, ich finde, wir haben einen sehr schönen Abschluss gefunden. Ja. Ja. Damit danke ich allen, die da waren. Asen, Igel, Lixor, Knogger. Ihr könnt gerne noch eure Kanäle bewerben. Ich meine nicht, dass jemand von meinem Kanal auf euren kommen würde, aber ich meine nicht, dass jemand bis zu Ende hören würde oder so, aber ihr könnt das ja gerne machen. In der Videobeschreibung sind sie. Also falls ihr hochqualitative Videos haben wollt, dann geht zu Lixor und ansonsten bleibt fern. Ja. Für schlechte Videos geht ihr auf meinen Kanal. Wenn ihr gar keine Videos haben wollt, dann kommt auf meinen Kanal. Und Asan, hey, du musst hier noch werben. Du bist der Unbekannteste von uns. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass du jetzt gerade werbst, weil du sowieso an dem Channel durchgehst. Aber nein, halt nicht. Ja, ich bin noch ganz klar der Beste, deswegen muss ich mich zurückhalten. Halt, ich hab's halt einfach nicht nötig, um meinen Kanal zu werben, okay? Ja, Asan ist einfach so Fame, Jungs. Ja, Fame. Wieso redest du überhaupt noch mit uns? Ist echt so. Wir haben nicht mal ein Zehntel deiner Abonnenten. Hallo? No. Warte, du aber, oder? Nein. Okay, Mathe ist nicht mein stärkstes Fach. Was studierst du? Informatik? Ja, noch. ja, damit geht auch der Award für den lustigsten Kommentar heute an Igeljäger. Danke, danke. Glückwunsch. Jeder wenn wir mal aufnehmen. Stop it. Kappa 77. Ja, danke fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wenn ihr dabei sein wollt, habt ihr Pech, weil... Jetzt sind wir schon 5 Leute, also... Wir sind voll. Langsam außer ihr seid weiblich, dann vielleicht. Dann werde ich rausgehen. Dann schmeißen wir Igeljägers aus. Der postet eh nur. Genau. Bin ich euch nicht weiblich genug, oder was? Richtig. Ja. Und mit deinen Anglizismen versaust du hier sowieso nur alles. Okay. Ja. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.